Linkara. This comic sucks, Linkara. Was? Wer hat an der Uhr gedreht? Bekommt er Nerd? Bekommt er Nerd? Ist es wirklich schon zu spät? Bekommt er Nerd? Bekommt er Nerd? Wer ist verrückt und leicht zerstört? Bekommt er Nerd? Bekommt er Nerd? Wenn ihr euch fragt, was ihr gleich hört, die Sendung mit dem Nerd. Hallo und herzlich willkommen bei der Sendung mit dem Nerd. Ich bin immer noch ein bisschen heiser. Ich habe meine Stimme immer noch nicht so ganz unter Kontrolle. Ich war jetzt tatsächlich 2 Wochen lang schwer krank. Ja, schwer krank. Ein schwerkranker Nerd. Und wie ihr hört, meine Stimme ist immer noch belegt. Ich hoffe, dass ich das heute durchhalte. Herzlich willkommen bei der Sendung mit dem Nerd nach 2-wöchiger Krankpause. Es ist einiges passiert in der Vergangenheit. Ich war vergangenes Wochenende in Berlin, da werde ich gleich nochmal zwei Worte drüber verlieren. Und ich bin in der, ich weiß gar nicht, was für eine Episode, von Nerdwana bin ich besprochen worden. Da möchte ich nochmal Danke sagen an den Stefan, der mich da besprochen hat. Ich hatte ja in der Tok Tok Fox Nachtret-Sendung, möchte ich sie mal nennen, darum gebeten oder den Wunsch geäußert, dass ich sehr froh darüber wäre, irgendwo mal 10 Minuten kritisiert zu werden. Und diese Kritik habe ich bekommen bei Nerdwana. Und ja, ich habe mir diese Kritik natürlich zum Herzen genommen, ist ganz klar. Habe da auch sehr lange drüber nachgedacht. Und eine Kritik, die dort geäußert wurde, war halt eben so, dass es halt auf dem Blog sehr unübersichtlich ist, dass man irgendwie bestimmte Sendungen nicht alleine abonnieren kann, weil man die Feeds nicht findet und so weiter und so fort, weil es keine Feeds gäbe, stimmt so nicht. Also die Feeds, die Einzelfeeds gibt es schon sehr lange, die waren zugegebenermaßen, also man musste schon so ein bisschen die Denkmurmel einschalten und ein bisschen genau hingucken, also das ist vielleicht ein bisschen zu viel verlangt manchmal. Ihr findet jetzt aber alle Links auf der Startseite. Kann man das hören mit meiner Stimme? Ich finde schon, dass ich ein bisschen kratze. Ich hoffe, dass ich es durchhalte. Tut mir leid, wenn es heute vielleicht eine kurze Sendung wird. Ihr findet jetzt auf der Startseite alle Sendungen in Einzelfeeds, die Sendung mit dem Nerd, den König der Podcast und Herz der Würfel. Die Feeds habe ich eingerichtet. Die könnt ihr sowohl als RSS-Feed abonnieren, sowohl als bei podcast.de, da sind die sowieso eingetragen. Und diese 3 Formate haben auch eigene iTunes-Einträge. Das heißt, ihr findet sowohl die Sendung mit dem Nerd als auch den König der Podcast als auch sowohl als auch, sagt man glaube ich, das Herz der Würfel oder Herz der Würfel eben auch bei iTunes. Da gibt es jetzt auch kein Rumgeheule mehr, ist es alles da. Was jetzt noch nicht da ist, ist Nerd, Nerd, Nerd. Da Nerd, Nerd, Nerd momentan in einer Umstrukturierung ist, ein wie auch immer gearteter Nerd, Nerd, Nerd Feed unter Garantie nicht alle paar und 40 Sendungen enthalten wird, sondern eine Auswahl. Und ich bin mir noch nicht darüber im Klaren, welche Sendungen in diesen Feed eingetragen werden. Ich kann es halt noch nicht sagen, weil Nerd, Nerd, Nerd umstrukturiert wird. Ich denke, dass Nerd, Nerd, Nerd in, ich sag mal so 2-3 Wochen irgendwann einen eigenen Feed bekommt, einen eigenen iTunes-Eintrag. Die Sendung wird umbenannt in Nerd, Nerd, Nerd, der diskordianische Nerd-Podcast, weil es ist halt eben kein reiner Comic-Podcast mehr. Der Schwerpunkt in diesem Podcast-Projekt liegt zwar schon so ein bisschen auf Comics, aber wenn man sich so die Formate anguckt, das ist schon in den letzten Jahren sehr popkulturell geworden und Nerd, Nerd, Nerd gibt einfach keinen reinen Comic-Podcast mehr her. Ihr habt dennoch immer noch die Möglichkeit, den Masterfeed zu abonnieren. Den gibt es auch immer noch bei iTunes und per RSS-Feed. Und hast du nicht gesehen, das ist alles noch da. Also wenn ihr den weiter abonnieren wollt, dann kriegt ihr halt jede Woche eine Sendung. Ihr müsst aber auch nicht jede Woche was runterladen, wenn ihr der Meinung seid, ihr müsst Godzilla nicht hören oder ihr müsst Rollenspiele nicht hören, wenn was kommt, dann hört es halt nicht. Ne? Also ich kriege die Kritik häufiger, nee, das kommt zu oft, ich kann es nicht nachhören, ich komme nicht hinterher, ja, dann hört nicht alles. Also ne, nur weil es da ist, ihr müsst es nicht hören. Wenn ihr es hören wollt, ja, dann müsst ihr halt zusehen, wie ihr es in euren Zeitplan kriegt. Das ist jetzt eben seit einem guten Jahr fast schon hier ein wöchentliches Programm und ich denke, da muss jeder für sich selber entscheiden, wie viel er davon konsumiert und wie viel nicht. Oder sie, wir haben ja auch HörerInnen haben wir, ja, das ist ganz wichtig, die hier eben auch dabei sind. Also wenn ihr halt eben alles hören wollt, dann müsst ihr zusehen, wie ihr das hinkriegt. Also mir tut das leid, wenn das in euren Zeitplan nicht reinfällt und euch das vielleicht zu viel wird oder irgendwie ihr das Gefühl habt, ihr werdet von uns überrannt, ja, dann hört halt einfach nicht alles. Also das ist dann einfach euer Problem. Das war so die Hausmeisterei, die wollte ich jetzt auch einfach mal am Anfang abhandeln. Ich bin in Berlin gewesen am letzten Wochenende, war da auf der Comic Invasion Berlin, hat mir auch schon ganz gut gefallen, da war ganz interessant, mal ein paar Comic-Schaffende auch zu treffen. Ich werde gleich mal einen kleinen Überblick geben über die Comics, die ich da gekauft habe. Ich habe schon ein bisschen sehr viel Geld ausgegeben, aber ich habe sehr viel cooles Zeug davon mitgebracht. Ich werde Gastauftritte haben. Das ist, glaube ich, zum ersten Mal tatsächlich passiert, dass ich in anderen Podcast-Projekten zu Wort gekommen bin. Und zwar werde ich auftreten bei Aufnahme, war er noch nicht veröffentlicht, im Abschluss-Podcast der Comic Invasion. Da haben wir mit Carlos und Lara, die halt auch den Comic Invasion-Podcast gemacht haben, haben wir da gesessen. Wir sind, also eben Lara und Carlos, der digitale Flaneur, den ich eben auch da kennenlernen durfte, sehr cooler Typ, und eben ich, haben dann nochmal so ein bisschen die Comic Invasion Revue passieren lassen, und im Anschluss haben wir noch eine neue Folge Yay Comics aufgenommen, was auch einer meiner absoluten Lieblings-Comic-Podcasts ist seit Jahren, ne? Also meiner Meinung nach auch mit einer der besten, wenn nicht sogar der beste Comic-Podcast da draußen im deutschen Bereich. Ich fand das so cool, dass ich dann tatsächlich mal bei Yay Comics auch zu Gast war. Wenn da was Neues gibt, weiß ich nicht. Also wenn die Folgen dann raus sind, hört ihr es entweder hier oder über Twitter. Aber haltet immer die Ohren und Augen offen. Da wird es dann eben auch von mir Näheres zu bestimmten Themen geben, auf die ich jetzt vielleicht in dieser Sendung gar nicht so genau eingehe, weil ich dann einfach auf die jeweiligen Sendungen verweisen würde. Gut, dann ein paar Themen habe ich dennoch. Es sind nicht viele heute, weil ich muss die Sendung halt entsprechend kurz halten heute. Ich möchte einen DC-Comic besprechen, nämlich das neue Bloodlines Nummer 1. Und wenn man über das neue Bloodlines redet, muss man zwangsweise über das alte Bloodlines reden. Das ist nämlich ein Comic-Event, der in den 90ern stattgefunden hat. Da werde ich im Anschluss ein paar Worte drüber verlieren. Ich habe hier auf dem Zettel stehen Wonder Woman Earth 1, Volume 1 von Grant Morrison. Ich habe mich fucking viele Jahre auf dieses Comic-Heft gefreut. Es ist nicht so, wie ich es erwartet habe. Ich weiß noch nicht, wie viel ich darüber erzählen werde, weil wir in Yay Comics darüber tatsächlich sehr viel, also sehr ausführlich auch geredet haben. Nur ich habe da dann hinterher später, also einen Tag später oder sowas, noch mit Lara drüber gesprochen, die mir dann da einfach nochmal eine weibliche Perspektive gegeben hat. Also die einheilige Meinung, das kann ich schon mal so viel sagen, dass Wonder Woman Earth One der größte Scheiß ist, den Morrison jemals geschrieben hat, aber da dann eben gleich dazu. Und danach so ein kleiner, ja, etwas sporadischer Überblick über meine Mitbringsel von der Comic Invasion. Da ist wahnsinnig viel geiler Kram dabei, also genau. Jetzt kommt die Werbung, bleiben Sie dran. Guten Tag, Frau Specht. Zunächst meine Hochachtung für Ihren letzten Gedichtband. Den Vergleich des Neokonservativismus mit dem fauligen Laub des Waldes halte ich für äußerst geistreich. Woher nehmen Sie diese wunderbaren Metaphern? Mit dem Waldlatein am Ende? Unterhaltsame Hörgeschichten und Gedichte gibt's in der Geschichtenkapsel. Kostenlos unter geschichtenkapsel.de. Werbung Ende. Gut, dann geht's los mit der ersten Ausgabe von Bloodlines. Ich muss erstmal erklären, was das alte Bloodlines gewesen ist, bevor ich das neue erklären kann. Bloodlines war ein sogenannter Annual Event. Und dieser Annual Event bei DC, die sind, wie der Name eben auch schon sagt, immer in den Annuals haben die stattgefunden. Und zwar in so ziemlich allen laufenden Annuals, die in dem Jahr, ich glaube, das war 1993. Die Story war, irgendwie tauchen ja so parasitäre Aliens auf, die den Menschen die Rückenmarksflüssigkeit heraussaugen, um dann diese Energie zu speichern und weiterzugeben. Ich gehe im Anschluss gleich nochmal auf Näheres in diesem alten Event hin. Und das Ganze war so ein bisschen symptomatisch für diesen sehr krassen, brutalen, blutigen Ton, den DC damals Anfang der 90er Jahre angeschlagen hat, weil das die Sachen waren, die Marvel und Image vorgegeben haben, und die waren fucking erfolgreich damit, und DC meinte, hinterher steigen zu müssen. Und da sind dann eben auch so Sachen erschienen wie Kamandi at Earth's End oder Superman at Earth's End. Kann man sich bei Link Hera nochmal genauer angucken, was für unheimlich dumme und wirklich eindimensional dumme Comics das sind. Und Bloodlines schlägt so ein bisschen in die gleiche Kerbe. Was man versucht hat mit Bloodlines war, neue Superhelden, Superheldinnen, Supermetawesen zu schaffen. Nämlich es gab so ein Prozentsatz von, ich glaube, 2% aller gebissenen oder ausgesaugten Menschen, die durch diesen Biss eben Superkräfte entwickelt haben. Und das waren diese sogenannten New Blood-Helden. Was vielleicht auch nicht unabsichtlich an Youngblood erinnert. Ich weiß nicht, ob da irgendwie ein Zusammenhang besteht. Und mit einem kleinen Twist geht's in dem neuen Bloodlines auch um diese New Blood-Helden. Es sind bekannte Figuren, die man aus dem ersten Bloodlines aus den 90ern eben kennt. Und hier ist es allerdings so, dass so kleine Alien-Parasiten mit einem Meteor auf die Erde krachen. Es wird irgendwie ein Hirsch oder ein Reh, ich weiß gar nicht, eins von beidem, wird eben befallen, wird dann irgendwie tollwütig, mutiert, ganz furchtbar, frisst andere Tiere im Wald, beißt Menschen. Und eine Gruppe von, ja, Highschool-Schülern wird auf einer, ja, Waldparty nach der Schule eben damit konfrontiert. Und einer von denen wird eben zu einem großen blauen Hulk. Jetzt müsste ich eben überlegen, wie die Figur noch hieß, weil die haben jetzt hier noch keinen Namen. Die hatten aber natürlich in der Vergangenheit hatten die natürlich Namen, die mir jetzt natürlich passenderweise entfallen ist. Das Cover ist allerdings schon relativ vielversprechend, weil so zwei, drei Sachen mir da ganz gut gefallen. Ein Charakter, der damals männlich gewesen ist. Edge. Das fand ich extrem cool, also dass man da so ein bisschen so einen Gender-Swap gemacht hat für diese neue DC-Version von Bloodlines. Und einen der Charaktere hat man schwarz gemacht, also ist jetzt eine Person of Color. Mongrel, hoffentlich wird der Name noch geändert. Man sorgt in dieser Gruppe für ein bisschen mehr Diversität. Ansonsten ist es halt genauso dieses 90er Jahre, es ist extrem blutig, es ist extrem brutal, also unser Held, der sich hier als allererster verwandelt in diesen großen blauen Hulk, reißt dann eben diesen Hirschmutanten in Stücke und es ist also mega blutig und mega brutal und schlägt dadurch eben auch in die Kerbe des ersten Bloodlines aus den 90ern. Muss man es gelesen haben oder nicht? Wie ist es gezeichnet? Ich glaube, geschrieben ist es eben von J.T. Krull oder Krull. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Der war mal bei Wayne's Comics zu Gast und hat seinen Namen da gesagt. Ich meine, er heißt J.T. Krull oder Krull. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Eins von beidem. Genau. Gezeichnet ist es von V. Ken Marion, wofür immer das V steht. Und Sean Parsons hat es geinkt. Andrew Dellhouse hat's koloriert und Sal, immer diese italienischen Namen, Cipriano vielleicht? Genau. Es gibt ein Variant-Cover von Jill Thompson, was hier mit in der digitalen Version auch dabei ist. Jill Thompson haben wir übrigens gleich in den Previews nochmal. Es ist toll gezeichnet, ich mag die Optik, es ist schon so ein bisschen Guilty Pleasure, also man muss auf diesen sehr brutalen Kram auch ein Stück weit stehen. Gleich wenn wir den Vergleich haben zum alten Bloodlines, wird das vielleicht nochmal so ein bisschen klarer, was ich damit meine. Und es wirkt zumindest im Aktuellen noch so ein bisschen so wie die Origin-Story dieses einen Charakters. Universe-Building, also die Figuren werden aufgebaut, es wird so eine Highschool-Stimmung aufgesetzt. Unser Held Eddie ist gehbehindert, läuft auf Krücken, erinnert so ein bisschen an Freddie Freeman aus dem Captain Marvel-Universum, also Shazam praktisch. Captain Marvel Junior dann, oder Shazam Junior, ich glaube, die heißen inzwischen irgendwie auch so. Der hat einen guten Kumpel, der ihn morgens zur Schule fährt, und das ist irgendwie alles so ein bisschen, die Charaktere werden vorgestellt. Haley ist mit dabei, das ist eben diese Gender-Swap-Figur, die jetzt eben weiblich ist und die vorher auch in den alten Bloodlines-Comics ein Junge gewesen ist. Edge. Alles in allem wirkt es so ein bisschen wie so die Etablierung dieser Welt. Es ist verhältnismäßig losgelöst vom restlichen DC-Universum. Also auf den ersten Blick würde man sagen, es könnte auch gut außerhalb spielen. Man sieht eine Tankstelle, wo das Benzin von Lex Oil kommt. Haley hat ein Tattoo mit dem Logo des Flashs. Also man kann Verbindung in das normale DC-Universum ziehen. Also zumindest jetzt aktuell in diesem ersten Heft ist es aber noch so, als es fällt also überhaupt nicht ins Gewicht, ob das noch in irgendeiner Art und Weise in diesem DC-Universum spielt, weil es wirklich nur um diese Jugendlichen geht, wie sie auch dieser Alien oder dieser parasitären Invasion so ein bisschen gegenübertreten. Das Heft hat einen furchtbar miesen Cliffhanger, der also im Grunde genommen überhaupt nicht funktioniert, denn Eddies bester Kumpel stirbt nach dieser Attacke dieses mutierten Hirsches. Und das Einzige, was Eddie macht, ist, seinen besten Kumpel eben in den Händen zu halten und nein zu schreien, wie damals Darth Vader am Ende von Episode 3. Und dann nochmal am Ende von Episode 6. Oh my fucking God. So ungefähr endet dieses Heft und dieser Cliffhanger fällt dann einfach wirklich flach. Wenn ich nicht wüsste, worauf ich mich einlasse, wenn ich nicht wüsste, dass es Bloodlines schon mal gegeben hat und dass ich interessiert daran bin, wie DC das dieses Mal aufsetzt, ich würde das zweite Heft nicht lesen wollen, weil der Cliffhanger das nicht hergibt. Solltet ihr das alte Bloodlines kennen, solltet ihr ein paar von den Figuren, die damals dabei gewesen sind, und eine Figur hat tatsächlich ein bisschen ein längeres Standing gehabt, nämlich Sparks. Sparks ist auch auf dem Cover mitzusehen. Das ist das Mädel mit den Elektrokräften. Die hat hinterher tatsächlich im DC-Universum noch ein bisschen größeres Standing bekommen. 2, 3 weitere Figuren auch. Da komme ich dann gleich nochmal zu. Also wenn ihr das Alte kennt und das Neue nochmal lesen wollt, guckt ins erste Heft rein. Wenn euch das dann nicht überzeugt, lasst es einfach liegen. Es ist kein Must-Read. Es ist ein Guilty Pleasure at best. Und es ist ja so ein bisschen so ein Nostalgie-Ding. Also wenn man das alte Bloodlines kennt, dann kann man da mal reingucken. Es krankt so ein bisschen an diesem Phänomen, was DC gerade so ein bisschen hat. Also alles, was noch irgendwie da ist, nochmal schnell raushauen. Die Veröffentlichung wird sich auch mit Rebirth überschneiden. Das heißt, die Serie wird, ich glaube, nach 6 Heften, das ist eine Limited Series mit 6 Heften, die wird erst dann zu Ende sein. Da ist Rebirth dann schon im vollen Gange. Und damit teilt sich so ein bisschen so diese Dramatik oder diese Tragik eigentlich, die auch Legends of Tomorrow so ein bisschen mit sich bringt, dass das einfach nur noch so ein, ja, wir hauen es raus, weil wir haben es noch da, es hat nicht wirklich was mit dem Universum zu tun, aber wir gucken mal, wie es reinpasst, ob die Leute die Figuren annehmen, vielleicht geben wir denen dann nochmal eine etwas größere Rolle. Also wie gesagt, guckt rein, wenn ihr euch an das alte Bloodlines erinnert, wenn nicht, ja, vielleicht lasst es einfach ganz. Das alte Bloodlines lief damals, wie gesagt, in den Annuals verschiedener Serien. Ich sehe es auch gerade, 1993 ging das vonstatten. Und es startete im ersten Annual von Lobo, was meiner Meinung nach ein sehr cooler Kniff gewesen ist, eine Bedrohung aus dem All auch tatsächlich in einem Comic stattfinden zu lassen, was im All spielt. Lobo war damals nämlich ein wichtiger Teil von Legion, in dem Fall glaube ich Legion 93, die Serie hat ja immer die Jahreszahl mitgenommen und dementsprechend ist Lobo auch zusammen mit seinem Legion-Trupp so der erste Kontakt, mit dem diese parasitären Aliens eben zusammentreffen. Es gab 3 Phasen, Outbreak und hast du nicht gesehen, und es ist also alles, war so auch alles wirklich extrem langgezogen, ja, super durcheinander, und das Problem an diesen Annual-Events, und da gab es einige von, Eclipso war einer davon, im Jahr danach war es, ich glaube 1994 waren es dann die Elseworlds in den Annuals. Ich habe hier durch einen Zufall witzigerweise in der gleichen Woche einen ganzen Stapel alter Lobo-Comics mir angekauft, und da war eben dieses Bloodlines Annual mit dabei. Man muss verstehen, dass DC sich einfach damals wirklich an diese Marvel- und Image-Fans so ein bisschen anbiedern wollte, weil man einfach gedacht hat, dass man nur am Markt bestehen kann, wenn man eben genauso brutal und edgy und over the top ist wie die anderen Verlage. Und das hat eben in diesem, ja, Nachtigall-Ekör der Trapsen, aber in diesem Blutbad geendet, denn nachdem dieser ganze Wust zu Ende war und dieses Bloodlines mehr oder weniger abgeschlossen war, endete das Ganze noch in einem zweiteiligen Crossover namens Bloodlines Bloodbath. Das ist kein Witz, das denke ich mir nicht aus, sondern es gab tatsächlich ein DC-Event, der Bloodbath hieß. Das ist auch eine Sache, die man eigentlich eher bei Rob Liefeld oder, weiß ich nicht, bei Wildstorm oder irgendwie sowas erwarten würde. Aber das war tatsächlich ein DC-Event, der im Grunde genommen das gesamte DC-Universum gegen diese Aliens und deren große Alien-Königin, Achtung Spoiler, eben hat antreten lassen. Ich hatte ja schon am Anfang erwähnt, dass teilweise bei diesen Angriffen die Menschen eben Metakräfte entwickelt haben. Und so ist sind viele Hefte, diese Annuals, dadurch geprägt, dass halt eben neue Helden entstanden. Hier ist beispielsweise eine Werbung zu einem Batman-Heft mit drin. Und das sind eben diese New Blood-Charaktere, die sich daraus gebildet haben. Und in Batman Shadow of the Bat im Annual beispielsweise hat Batman, ist das tatsächlich Bruce Wayne noch? Ich weiß gar nicht. Einen Helden dabei, der so ein bisschen aussieht wie Captain America oder The Shield, und das ist Joe Public, der später dann auch in Bloodbath auftaucht. Eine Figur, die aus diesem Bloodlines-Event entstammt, könntet ihr unter Umständen kennen, nämlich das ist von Garth Ennis die Figur Hitman, die aus diesem Event entstanden ist, die hinterher selber noch eine, ich glaube, 60-teilige eigene Comic-Serie hatte, mehrere Crossover, auch mit Lobo. Es ist insofern interessant, weil Hitman bereits vorher, also schon vor ein paar Jahren, in einem Batman-Comic, also Tommy Monaghan heißt er, mit bürgerlichem Namen, Tommy Monaghan, vor ein paar Jahren in einem Batman-Heft tatsächlich in die Existenz, in die Kontinuität erhoben wurde, in einem einzelnen Bild. Das war in Batman Two-Face, in der Zeit, wo Damien tot war, die 5 Minuten, sieht man im Noonans, der Kneipe, die aus den Hitman-Comics kommt, nämlich im Grunde genommen Bilder von Tommy Monaghan. Man sieht das Hochzeitsvideo von Lobo aus Lobo Hitman aus dem Crossover. Und all das ist in diesem einen Bild eben in den Kanon erhoben worden. Deswegen weiß ich nicht, inwieweit jetzt das neue Bloodlines mit der Existenz von Hitman Tommy Monaghan zu vereinbaren ist. Aber das ist tatsächlich so meiner Meinung nach, also er und Sparks sind meiner Meinung nach die einzelnen Figuren, die wirklich ein bisschen Gravitas hatten in den 90er Jahren. Sparks war hinterher, glaube ich, noch in der Final Night. Ein bisschen wichtiger, hat, glaube ich, hinterher auch in die Legion of Superheroes Einzug gehalten. Also sie hat, glaube ich, schon ein Standing gehabt, was ein bisschen größer war als viele der anderen Helden. Auch wenn einige der Figuren hinterher eigene Heftserien hatten. Also Anima, eine Figur, die eben auch aus dem Bloodlines-Event kommt, hatte ihre eigene Heftserie, wenn auch nur sehr kurz. Also das, glaube ich, weniger als 10 einzelne Hefte, bis man es tatsächlich eingestellt hat. Die Zeit Anfang der 90er Jahre ist geprägt von Serien, wo ich heute den Titel sehe und denke, hä? Habe ich noch nie was von gehört. Und also immer wieder so kleine Serien in Werbeanzeigen oder Ähnlichem, wo ich denke, ich habe da noch nie von gehört, weil das auch extrem kurzlebige Helden waren, Figuren, die man ausprobiert hat und die einfach nicht funktioniert haben. Was ganz witzig ist, dass dieser Bloodlines-Event fast parallel oder nee, sogar sehr parallel mit Nightfall stattfand und auch mit dieser ganzen Death and Return of Superman-Geschichte, denn die Annuals von Superman, also Action Comics, Adventures of Superman, Superman selber, habe ich noch eins vergessen, genau, Man of Steel, das waren eben entsprechend die Annuals mit Superboy Steel, dem Eradicator und Cyborg Superman, die es dann eben mit diesen parasitären Aliens zu tun bekommen. Und in Bloodbath ist Superman gerade 5 Minuten wieder zurück und ist komplett verwirrt und ist noch gar nicht wieder richtig angekommen und muss von den anderen nochmal geleitet werden. Ich finde, Bloodlines ist schon ein Kapitel in der Geschichte von DC, weil es, ich weiß nicht, ob es der Höhepunkt dieser Bewegung war, aber es ist Teil dieser Bewegung eben, sich mit diesem sehr krassen und blutigen Thema auch so ein bisschen eben an die anderen Verlage anzupassen, an Verlage wie Image, Marvel oder eben Valiant beispielsweise, die durch die Bank weg eben brutaler und mehr edgy waren, als es DC noch ein paar Jahre zuvor gewesen sind. Und ich glaube nicht, dass es eine gute Idee war, weil DC immer als sehr klassisch, als sehr gesittet, schon so ein bisschen so ja, dieser Boy Scout, den Superman auch darstellt, das ist auch DC. Und das gefällt heute der Leserschaft auch nicht so gut. Die sagen, ja, die DC-Helden sind langweilig und bla. Und das ist nicht so krass wie bei Marvel. Und ne, ich kann damit nichts anfangen. Superman ist mir zu brav. Ich brauche das nicht. Und ich glaube, dass das auch der Grund ist, warum die Filme von DC so krass und düster sind. Weil man da irgendwie eine Gegenbewegung schaffen möchte. Ich habe keine Ahnung. Ist auch nur eine wilde Theorie, die ich hier so gerade aufgestellt habe. Bloodlines, aber meiner Meinung nach nicht mehr als ein Guilty Pleasure für mich, weil ich da wirklich total drauf abfahre. Ich fahre auf Lobo ab, ich fahre auf diese total krassen, übertriebenen Monster-Aliens ab, die hier in diesem Heft erstmal die Purple Gang übernehmen und die Purple Gang kennt man dann ja eben aus der laufenden Serie von Lobo. Und ja, also ich glaube, wenn man mit dem Ton, den die Lobo-Serie in den 90ern angeschlagen hat, zurechtkommt, dann darf man sich auch mal nach so Bloodlines-Heften umsehen. Mir ging es hier in dem Fall einfach nur um dieses erste Annual, dieses wirklich echte Outbreak-Ding, diesen ersten Kontakt mit diesen parasitären Aliens. Die haben auch noch einen Namen, aber ihr wisst ja, mit Namen hatte ich es noch nie so sehr. Ist aber irgendwie ein witziges Thema, weil man da nochmal so ein bisschen auch die Entwicklung von DC in den 90ern miterleben kann. Das hat sich dann ja in den späteren 90er Jahren ein bisschen auch normalisiert. Gut, mein nächstes Thema ist Wonder Woman Earth One. Ich habe fucking lange auf dieses Comic gewartet. Viele Jahre, um genau zu sein. Eigentlich im Grunde genommen, seitdem klar war, dass das Batman sein Earth One Heft bekommt, dass Superman seine Earth One Bücher bekam. Der hat ja mittlerweile 3 Ausgaben, Batman 2. Es gibt jetzt demnächst ein zweites Teen Titans Earth One von Jeff Lemire. Und Wonder Woman hatte immer so ein bisschen das Nachsehen, weil Grant Morrison so ein unheimlich langsam arbeitender Schreiber ist. Oder zumindest lässt er sich mit den DC-Sachen immer so ein bisschen Zeit, weil er macht links und rechts unheimlich viel und auch sehr regelmäßig, aber so für DC, das lässt er immer so ein bisschen schleifen, wie ich finde. Und dann wurde es angekündigt, irgendwann letztes Jahr, Wonder Woman Earth One wird endlich erscheinen und ich habe mich riesig gefreut und habe es mir dann auch sofort vorbestellt. Und es kam dann einen Mittag kam es dann an und ich habe dann ganz freudig sofort ein Foto gepostet bei Twitter und yay, der Postbote war da und die erste Reaktion war, ja, ich habe gelesen, war nicht so gut, sag mal Bescheid, wie es ist. Und ich habe da echt gesessen und gedacht so, oh, schon das Schlimmste befürchtet. Hab's weggelegt, gelesen, weggelegt und hab so gedacht, hä? Was? Was war das denn jetzt? Also, am ehesten ist die Geschichte halt einfach wirklich als sprunghaft, lückenhaft, also Plotholes ohne Ende. Es ist eben nicht diese feministische Offenbarung, die Morrison uns versprochen hat, sondern es ist in weiten Teilen antifeministisch. Also mit den Aussagen, die Morrison treffen möchte, erreicht da witzigerweise irgendwie das Gegenteil. Es ist so ein bisschen so, das habe ich dann aber auch in der Yay Comics Folge gesagt, so ja, ich guck mal, was Wonder Woman ausmacht und versuche diese Elemente darin zu verbauen. Man sieht ja auch dieses Cover, wie sie in Fesseln gelegt, eben vor diesem Tribunal der Amazonen steht und dann eben befragt wird. Die Amazonen sind Menschenhasser, Männerhasser, das sind keine Feministinnen oder weil Feminismus geht um Gleichberechtigung von Mann und Frau oder Frau und Mann oder beider Geschlechter. Und was dort passiert, ist einfach nur ein Niedermachen von Männern oder ein Schlechtmachen von Männern. Etta Candy, eine sehr elementar wichtige Figur für den Wonder Woman Mythos, die sehr kräftig gebaut ist, sehr rund gebaut ist, wird also mehrfach gesagt von den Amazonen, sie sei fett und aufgeblasen, also da wird Bodyshaming betrieben. Morrison wollte vermutlich erreichen, dass Etta Candy sich dann verteidigen kann und sagen kann, ja, nee, ich bin genauso richtig, wie ich bin und dies und das. Was aber übrig bleibt, ist dass sie von den anderen gehänselt wird, praktisch schon so, nee, nee, nee, du bist fett, lalalala. Und sie dadurch nicht durchsetzungsfähig und selbstbewusst wirkt, sondern wie so eine Projektionsfläche für diese Size Zero, hätte ich jetzt fast gesagt, oder für diese starken, durchtrainierten, maskulinen Amazonen. Die Erzählweise mit dieser Gerichtsverhandlung, in der sie, in der Wonder Woman immer wieder steht, ist also komplett verwirrend. Steve Trevor ist schwarz, da gibt es erstmal nichts Schlimmes gegen zu sagen, aber es wird nur für einen einzigen Moment genutzt, nämlich dass Steve Trevor nochmal so eine Rede halten darf, so nach dem Motto, nein, mein Volk, meine Vorfahren wurden von den Amerikanern als Sklaven gehalten, ich weiß, wie es ist, unterdrückt zu werden, und es wirkt total konstruiert und gewollt und es wirkt einfach nicht natürlich, sondern es fühlt sich so an, als hätte Morrison diese Figur schwarz gemacht, nur um diesen Vortrag halten zu können, um dieses Element auch noch einbauen zu können. Und es wirkt wie so ein Baukasten, der zusammengesetzt wird und nichts mehr mit Wonder Woman zu tun hat. Dieses Bondage-Ding, das war in Wonder Woman immer drin. Das kommt von William Marston, dem Erfinder der Wonder Woman-Comics damals in den 40er Jahren. Der war selber wohl ziemlich auf Bondage oder war selber sehr Bondage-begeistert und hat da offenbar sehr viel Spaß dran gehabt, was auch vollkommen okay ist. Und Morrison klopft mit dem Vorschlaghammer in dieses Comic rein, nach dem Motto Bondage, Bondage, Bondage, und jedem zweiten Bild ist sie gefesselt. Zeichnungen von Yannick Paquette sind toll, also ich mag sie sehr, aber es wirkt einfach extrem unstet und unklar, weil es immer wieder unterbrochen wird von dem Lasso von Wonder Woman durch andere Spielereien. Da wollte man offensichtlich so ein bisschen diese normale Panel-Aufteilung unterbrechen, weil das ja bei Jeff Lemires Swamp Thing so toll funktioniert hat. Hier stört es einfach nur. Also es ist einfach wirklich, es ist kein gutes Comic. Weder auf der inhaltlichen Ebene, noch auf der botschaftlichen Ebene, noch auf der gestalterischen Ebene. Es ist also wirklich, also ich habe selten eine so enttäuschende Origin von Wonder Woman, also so ein enttäuschendes Comic überhaupt erstmal gelesen, weil ich ja so viel Erwartung in Morrison auch gesteckt hatte. Nur selbst Multiversity ist schon nicht mehr so bombengut angekommen. Ja, und jetzt kommt dieses Wonder Woman-Ding hinterher, so ein später Nachzügler in ihrem Jubiläumsjahr, und es ist so ein bisschen, es hinterlässt einen sehr faden Nachgeschmack. Jetzt hatte ich gerade noch einen Punkt im Kopf, der jetzt verloren gegangen ist. Genau, ich hatte ja vor kurzem hier in der Sendung andere Wonder Woman Comics vorgestellt und legt wirklich mal diesen Eagle Moss Band, den es ja gibt, von George Perez, Wonder Woman daneben, der das um Ecken besser macht, legt von René DeLis und Ray Dillon The Legend of Wonder Woman daneben, was also ohne, also über jeden Zweifel wirklich erhaben ist, was meiner Meinung nach zwei wirklich wesentlich bessere Wonder Woman Origins schon sind, weil nicht mal dieser Origin-Aspekt von Wonder Woman, dieses, ja, ich gehe jetzt in die Männerwelt und versuche irgendwie da rauszukommen, nicht mal das ist Morrison gelungen, oder irgendwas Neues in diesen Mythos reinzubringen, weil er sich einfach nur an Elementen bedient, die schon mal da gewesen sind und sie nicht mal geschickt neu zusammensetzt, sondern im Grunde genommen er sich so einen Punkt raussucht. In diesem Fall ist Herkules der Vater von Wonder Woman, also diese Vergewaltigungsgeschichte von Herkules und Hippolyta ist eben auch schon ein Element, was in der Vergangenheit, in den 70er oder 60er Jahren, glaube ich, zum letzten Mal in die Figur aufgenommen worden ist. Und sie ist eben hier nicht aus Lehm und das soll dann irgendwie der große Twist sein und bla. Naja, nee, es fällt alles irgendwie flach. Es ist eine große Enttäuschung für mich. Und irgendwie so wirklich der allererste Comic von Grant Morrison, wo ich ganz ehrlich sagen muss, nee, Junge, das kannst du eigentlich besser. Da hast du dir keine Mühe gegeben. Und ich glaube, DC ist im Moment, ja, keine Ahnung, verkauft sich gut, ist auch super. Quitzy, den ihr vielleicht von Twitter kennt, den habe ich auf der Comic Invasion auch getroffen und er sprach mich dann auch sofort an, weil wir hatten da bei Twitter schon mal kurz drüber geredet und er sagte, na, findest du Wonder Woman Earth One auch so scheiße? Und dann haben wir kurz drüber gesprochen und wir fanden es beide blöd, aber er sagte halt im Unfug, wo er arbeitet als Comic-Verkäufer, da wird's weggehen. nicht wie warme Semmeln, aber es wird relativ gut funktionieren. Und ich glaube, das liegt auch mit am Namen. Grant Morrison, nicht Quitzy. Quitzy ist auch super. Schön groß. Das soll zu dem Thema gewesen sein. Ich gehe in die Pause, trinke einen Schluck. Meine Stimme kommt auch irgendwie gerade so ein bisschen wieder, habe ich das Gefühl, obwohl ich immer noch so ein bisschen krächze. Ich bin die Hexe. Genau. Nein. Ich soll ja nicht mehr so albern sein. Entschuldigung. Jo, ich gehe in die Pause. Bis gleich. Zwei oder drei Locken in alten Schuhen schreien schon voller Wut, ständig Zeichen geben, doch bleiben unbeachtet oder auch missverstanden. Unterwegs kommt voll Ideen, die Fantasie auf voller Fahrt. Schlaflos durch die nächste Nacht. Wir zwei oder drei wollten uns niemals ändern, wir wollten doch für immer gute Freunde bleiben. Doch nur tief im Herzen drin, da kann ich jetzt noch bei euch sein. Ja, das bin ich immer noch und ich erinnere mich doch. Wie schön es war, mit euch zu sein. Wir waren schwer, verletzt, verliebt. Wir wurden gemacht, deshalb dankten wir nur euch. Der Schrei heißt auch was nicht. Wir waren schwer, verletzt, verliebt. Wir wurden gemacht, deshalb dankten wir nur euch. Der Schrei heißt auch was nicht. Wir waren schwer, verletzt, verliebt. Wir wurden gemacht, deshalb dankten wir nur euch. Der Schrei heißt auch was nicht. Wir waren schwer, verletzt, verliebt. Wir wurden gemacht, deshalb dankten wir nur euch. Der Schrei heißt auch was nicht. So, ich habe mir meine gelbe Tüte geholt. Die gelbe Tüte ist gleichbedeutend mit meinen Errungenschaften von der 2016er Comic-Invasion Berlin, dem Berlin-exklusiven, es ist nicht ganz exklusiv, aber dem Berliner Comic-Festival, der Comic-Messe, der Comic-Börse. Ich habe noch nicht so wirklich rausgefunden, was es sein möchte. Es ist vielleicht so eine Chimäre aus verschiedenen Dingen. Ich habe viele neue Sachen entdeckt, ich habe viele Sachen wiederentdeckt auch viele, also im Grunde genommen alle Sachen bekommen, die ich vorher haben wollte im Vorfeld. Wenn ihr es rascheln hört, dann sind das die Comics. Und habe also wirklich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, ich habe Schweinegeld ausgegeben. Aber ich bin happy über jeden Cent, den ich da ausgegeben habe. Und ich glaube, wenn ich noch ein paar Mal öfter durchgelaufen wäre, ich hätte noch mehr Geld ausgeben können. Das Tolle ist einfach, dass das Geld auch bei den Leuten landet, die Comics eben erschaffen haben, erzeugt haben. Das heißt, man lernt auf diesen Veranstaltungen eben auch, und das ist das Wunderbare, die Leute kennen, die den Stift und den Stift in der Hand hatten und eben auch das Gehirnschmalz das Gehirnschmalz eingesetzt haben, um diese Comics auch zu erzeugen oder zu erschaffen. Und die stehen dann da eben auch zwei Tage und preisen ihren Kram an. Und das ist immer ganz wunderbar, dann auch so die Begeisterung zu sehen, wenn man dann sagt, ja, ich kannte deine Comics schon und ich fand sie schon immer schon sehr gut. Und jetzt bin ich froh, da auch mal was sonst kaufen zu können. Keine spezielle Reihenfolge. Ich habe versucht, einen roten Faden zu finden. Das ist mir nicht gelungen. Das heißt, ich werde mich einfach hier so ein bisschen sprunghaft auch durch die Tüte durchwühlen. Ich habe hier gerade den 10. Band von Jazam vorliegen, den ich in dem Glauben gekauft habe, das Neueste von Jazam zu kaufen. Und während der Comic-Invasion-Sendung wurde mir dann gesagt, der 11. sei der Neueste und der sei noch nicht fertig. Obwohl die Jungs versprochen hatten, den bis dahin vorliegen zu haben. Das hat aber dann nicht geklappt. Und ich bin aber trotzdem nicht böse drum, weil der x-te Band, in dem Fall der 10. Volume X, komplett in Farbe ist. Ich hatte noch keine Zeit zu lesen. Das finde ich sehr schade, weil der ist extrem dick, war auch, ich finde ihn nicht teuer, 19 Euro für so einen dicken Band. Softcover, voll in Farbe, sehr abwechslungsreich. Ich finde es nicht zu teuer, im Gegenteil. Also für einen self-published, underground, Indie-Comic-Kram ist es in jedem Fall total gerechtfertigt, jeder Cent. Tolle Anthologie mit vielen, vielen verschiedenen Künstlern. Es gibt ja die legendäre Geschichte, dass ich im letzten Herbst, als wir in Berlin waren, ich glaube die zweite oder dritte Ausgabe von Jazam in der Restekiste bei Modern Graphics gefunden habe, wo eine Widmung von Frau Kirschvogel für Naomi Fern drin ist, was sich dann ja auch tatsächlich als genau das rausgestellt hat, worüber ich immer noch komplett baff bin. Und hier habe ich jetzt eben auch eine schöne kleine Gastzeichnung. Was ist hier noch drin? Ist noch, hier ist noch ein Aufkleber drin, da komme ich gleich auch noch zu. Von Adrian vom Bauer, den ich da gesehen habe, Tim Gädke, Doppeltim und dem Herrn Koslowski, der das ganze Ding wohl mit verlegt hat. Ganz toll. Also geht mal auf die Seite. Die Seite heißt, glaube ich, gzem.de. Genau, gzem.de, da kann man die alle, also die noch verfügbar sind, die kann man da noch nachbestellen. Es lohnt sich wirklich jedes, weil jedes Heft hat ein anderes Thema. In diesem Fall ist es eben X oder 10. Genau. Auch noch nicht gelesen, noch nicht dazu gekommen. Ein kleines Minicomic, auch mit einer schönen Signatur von Adrian von Bauer, Liebe und Monster. Da sind zwei 24-Stunden-Comics drin. Ist auch ein schönes, schönes Projekt. Habe ich auch noch, leider noch nicht lesen können, noch keine Zeit gehabt, da reinzugucken. Freue ich mich aber auch sehr drüber. Wo mache ich weiter? Genau. Einer meiner liebsten Berliner Künstler ist Dirk Verschuur, ich weiß nicht. Ist ein, ich glaube, niederländischer Künstler, der sich in Berlin niedergelassen hat. Der wohnt in Neukölln. Witzigerweise wohnt er, ich glaube, ein oder zwei Straßen weiter von dem Ort, wo ich immer residiere, bei der Lara nämlich, wenn ich in Berlin bin. Der muss also sein Studio, sein Atelier irgendwie zwei Straßen weiter haben, was halt witzig ist. Und der hat auch immer diese Sprechstunden. Lara ist da schon mal gewesen und ich habe ihn jetzt eben auf der Messe auch kennenlernen dürfen, ganz kurz gesprochen. Und ich habe einen totalen, absoluten Lieblingscomic von ihm. Man muss erstmal erklären, was er macht. Also er macht diese kleinen Bildwitze. Es sind nicht wirklich Witze, sondern es sind so Situationsbeschreibungen mit so kleinen Häschen, denen immer irgendwas Schlimmes oder Böses passiert. Nur es sind halt Dinge, die aus dem Leben gegriffen sind. Und mein Lieblingsbild ist eben, Mädchenhase sagt zu jungem Hase, I've made some fresh trouble, do you want it? Und hat dann so einen Krickelkrackel in der Hand. Und das, der junge Hase hat aber auch so einen Krickelkrackel und sagt, I already got some. Und das beschreibt halt total mein Leben, weil halt immer wieder Leute einem Schwierigkeiten machen, obwohl man schon mehr als genug hat. Das habe ich hier nochmal als Aufkleber. Ich habe das, glaube ich, von Lara auch schon mal vorher als Aufkleber bekommen. Ich habe es mir jetzt aber nochmal als, ich glaube, mindestens den A4 großen Druck geholt für 5 Euro. Richtig geil. Ich muss gucken, ob ich es noch einrahmen kann, weil das beschreibt einfach so, das ist einfach so wirklich mein Lieblingsbild von ihm, von Dirk Verschuur. Ich weiß es wirklich nicht. Man könnte ihn fragen, aber da reichte die Zeit nicht dafür. Ist aber ein total dankbarer und netter Mensch. Weiter habe ich hier Michael Hacker, der kam aus Österreich, was mich ein bisschen irritiert hat, weil im Vorfeld halt gesagt wurde, die Comic Invasion sei halt ausschließlich für Berliner Künstler und ja, so ein bisschen auch an Angrenzende natürlich, aber dass dann jemand da aus Österreich sitzt, fand ich ein bisschen schade, vor allem, weil sich die Plemplem-Jungs im Vorfeld beschwert haben, dass man dort nicht gewollt ist, weil eben nicht alle aus Berlin kommen, aber die haben Berliner Künstler eben im Team. Deswegen wundert mich das ein bisschen, dass dann da plötzlich jemand aus Österreich sitzt oder ich glaube dann Daniela Spoto oder so ähnlich, kommt glaube ich sogar aus Italien. Andere sind zwar in Berlin beheimatet, aber sind eigentlich nicht wirklich, also manche davon sind nicht mal deutsch. Ich denke, das ist eine Entscheidung, die dann eben von der Festivalleitung getroffen wird, die ich nicht immer nachvollziehen kann. Nichtsdestotrotz habe ich die Sachen von Michael Hacker 2-3 Tage vorher auf Twitter entdeckt, der dann, ich glaube, das wurde dann über den Twitter-Account von der Comic Invasion auch retweetet und ich habe mich sofort in seinen Kram verliebt, einfach nur die Cover und den Humor dieser Coverbilder und gesagt, ja, ich freue mich da drauf, meine Brieftasche weint jetzt schon. Und ich habe mir, ich glaube, der hatte auch nicht mehr da rumliegen. Ich habe dann gleich zugeschlagen, alle 3 Comic-Hefte mir geholt. Einmal Metamorphose, Metamorphose, dann den Häcksler, was so eine kleine Anthologie von mehreren Geschichten ist. Und Steroid Max. Steroid Max ist so eine Reminiszenz an diese 80er Jahre. Brutalo-Filme, Action-Filme, also es ist wirklich sehr splatterig und brutal am Ende. man wird ein Wiedersehen mit Arnold Schwarzenegger haben in dieser Geschichte. Ich fand's sehr abgedreht, extrem cool. Man muss den Humor mögen, definitiv. Dann habe ich den Häcksler. Da sind teilweise so Einseiter drin, die auch super skurril und quer sind einfach. Also das ist, wie gesagt, teilweise in einem Bild abgehandelt, manchmal auch ein bisschen ausführlicher. Ich mag diesen cartoonigen Zeichenstil. Also ich verlinke euch dann auch mal den Twitter-Account der einzelnen Leute, die ich hier anspreche, oder Internetseiten, je nachdem. Dann könnt ihr euch davon mal ein Bild machen. Abgefahren, anders, aber dadurch besonders. Und ich mag diesen sehr cartoonigen, sehr abgedrehten Zeichenstil, der so auch in einem Mad-Heft oder irgendwie sowas, Mad-Magazine oder sowas, problemlos laufen könnte. Und das letzte, wo habe ich es? Da war noch ein, da habe ich es. Metamorphose, da sagte er dann, das wäre sehr kafkaesk. Man sieht eben ja, so einen menschlichen Kopf an einem Käfer, an einer Fliege oder sowas. Und es dreht einfach ab der ersten Sekunde komplett ab. Lara hatte es zuerst gelesen, hat es weggelegt, hat mit dem Kopf geschüttelt und gesagt, äh? Und dann habe ich es gelesen und habe es weggelegt und habe gesagt, äh? Und es ist also total abgefahren und skurril und total drüber. Und es ist kafkaesk, also es ist mit Kafka zu vergleichen, also Kafkas Verwandlung heißt es, glaube ich. Genau. Man kann es damit vergleichen, muss man aber nicht. Dann habe ich noch Postkarten von ihm dazu gekriegt und noch so einen Schwarz-Weiß-Comic. What Happens to Ideas, was halt auch, was mich so ein bisschen oh Gott, wie heißt er da mit seinen Kaninchen, jetzt komme ich nicht drauf, der auch diesen Simpsons Couch Gag gezeichnet hat. Ja, ich lasse es gleich, Don Hertzfeld, genau, daran hat mich das ein bisschen erinnert, weil das Ende auch sehr in diese Richtung geht, vielleicht hat er sich davon inspirieren lassen, ich weiß es nicht. Von Toons Up habe ich mir ein Ding mitgenommen. Toons Up ist eine Plattform, wo Comic-Künstler ihre eigenen kleinen Comics hochladen können. Da ist sehr viel tolles Zeug dabei. Also mein Lieblingskünstler von Toons Up ist der Kritzelkomplex. Der macht immer diese kleinen Insekten-Stories. Den habe ich auch bei Twitter abonniert. Den könnt ihr dann. Der findet sich hier, glaube ich, nicht wieder. Und hier ist es in dem Fall so ein bisschen auf Werbung. Da ist auch ein total versoffener und verdreckter Smacks-Frosch. Wie hieß nochmal der Frosch von Smacks? Ich habe keine Ahnung, Kröte, irgendwas, der ist hier eben drauf und hat irgendwie eine Flasche Bier und ist am Sabbern und der ist irgendwie dieses Maskottchen von diesem Comic-Heft. Da sind sehr viele abwechslungsreiche Geschichten drin, sehr viele verschiedene Stile. Was mich ein bisschen gestört hat, war, dass sie offensichtlich das Heft nicht vollkriegen konnten und zwei oder drei der Comic-Bilder tatsächlich doppelt hier drin sind. Vielleicht war es Unachtsamkeit oder ja, nach dem Motto, ja, wir haben irgendwie nicht genügend, wir müssen es voll bekommen. Das fand ich ist ein bisschen Wermutstropfen, hat glaube ich auch so 7 oder 8 Euro gekostet. Das ist so der Standardpreis für die allermeisten Dinge, die ich hier habe. 6, 7 Euro kann man für diese Heftchen auch rechnen. Finde ich auch alles vollkommen in Ordnung, weil das sind Indie-Comics, die sind teilweise self-published, selbst in Druck gegeben. Ich glaube sogar in aller Regelmäßigkeit ist das so. Finde ich sehr, sehr cool. Man kann sich aber auch einfach bei toonsup.com anmelden oder einfach mal draufgehen und gucken, was es da an neuen Webcomics gibt. Da ist auch für jeden was dabei und auch da schwankt ähnlich wie in diesem Heft so ein bisschen die Qualität. Wobei ich schon das Gefühl habe, also ich habe mehrere Male laut aufgelacht, also so schlimm kann es offensichtlich nicht sein. Dann habe ich hier von, also hier heißt sie Efik, auf Twitter heißt sie Efi, glaube ich, wenn ich richtig geguckt habe. Da war sie mir auch im Vorfeld aufgefallen. Die hat vom großartigen Twitter-Star Quitzy, hier ist er wieder, eine Empfehlung bekommen. Sie sei talentierter drin, Brüste im Kontext zu zeichnen. Ich habe es noch nicht lesen können. Vielleicht habe ich den Kontext noch nicht so ganz entdeckt. Es ist Manga-esk, das kann man sagen. Die Figuren haben dann schon sehr Manga-artige Augen und Gesichter und es orientiert sich schon sehr am Manga. Ich hab Ifi tatsächlich nicht persönlich getroffen, obwohl die einen Stand hatte, genau neben Lara. Die muss wohl mit am Stand auch gesessen haben und ich wollte das eigentlich gerne mitnehmen und dann war ich dann irgendwann wieder in der Halle und Lara sagte, ja, du hast sie verpasst. Und ich sagte, oh, aber ich habe das von Lara mit mitgebracht bekommen. Und da bin ich super dankbar für. Ich habe es noch nicht lesen können. Es sind ein paar Fanarts drin. Garnet von Steven Universe ist mit dabei. Garnet ist meine Lieblingsfigur bei Steven Universe. Nicht Steven Universe, trotz der Namensgleichheit. Ist noch eine gewichthebende, etwas bulliger gehaltene Wonder Woman, die ich extrem gelungen finde. Sehr cool. Und grundsätzlich geht es um Roller Derby, was ich auch eine coole Idee finde. Also mal einen Comic zu machen über Roller Derbys ist eine Sportart, die also im weitesten auch wirklich ignoriert wird. Ich glaube, Harley Quinn hat mal ein paar Runden Roller Derby gemacht in den letzten Comics. Ja, wenn man Manga-Fan ist, wird einem wahrscheinlich auch Battle Angel Alita in den Sinn kommen, die auch Motorball gespielt hat, was im Grunde genommen auch Roller Derby ist, nur in Extrem und mit Robotern und Splatter. Und Battle Angel Alita ist ganz, ganz großartig. So vom Zeichenstil erinnert es mich ein bisschen an Temel. Die hat einen sehr, sehr ähnlichen Stil. So beim Durchblättern ist ein bisschen Adventure Time mit drin. Ich habe es, wie gesagt, noch nicht lesen können. Ich habe noch keine Zeit dazu. Dann habe ich hier, jetzt raschelt es wieder. Zack. Ein Band mitgenommen von, muss ich den Namen richtig hinkriegen, Juan Osechi, so würde ich den Namen aussprechen, ist auch ein Student hier in Berlin, nicht hier in Berlin, aber in Berlin, der im letzten Jahr das Mentoring gewonnen hat von der 2015er Comic Invasion und der hat hier ein Preview Comic rausgebracht namens Venturous, was ein bisschen ja so Rollenspiel-Fantasy-artig ist mit einem Frosch als Hauptfigur, der eine Schaufel bekommt, die ein ganz, ganz spezielles Geheimnis bekommt. Also es geht in dieser Geschichte um eine Schaufel. Es erinnert vom Zeichenstil, ja, also es ist sehr cartoonig, aber von den Kameraperspektiven, vom Detailgrad ist es total opulent. Es ist Wahnsinn. Was hier geboten wird, es erinnert mich persönlich an eine Anime-Serie aus meiner Kindheit, weil da ein Frosch eben mit dabei ist, namens, ich glaube, die Sternenjäger. Da hat es mich sehr stark dran erinnert. Weil auch die Dynamik tatsächlich so ein bisschen japanophil ist. Mit anthropomorphen Tieren eben. Die Sternenjäger war so ein bisschen Wind in den Weiden im Weltraum. Vielleicht erinnert sich da noch jemand dran. Da war, glaube ich, ein Frosch, eine Giraffe und irgendwie eine Katze oder sowas. Und die sind dann mit Raumschiffen durch die Gegend geflogen. War in meiner Jugend, in meiner Kindheit tatsächlich eins meiner absoluten Lieblings- Anime-Serien-Dingsies. Da bin ich mit dem falschen Pronomen angefangen. Das hat man manchmal. Ist nur eine Preview. Ich bin gespannt, wie lange es noch dauert, bis das Finale rauskommt. Ist auch die Preview zu Volume 1 Stray Away auf Englisch gehalten. Juan hat dann auch tatsächlich kein Deutsch gesprochen oder zumindest, ich weiß nicht, ob er mit Carlos dann im Podcast Deutsch spricht. Er hat, ich habe aber gesehen, dass Carlos mit ihm zur Aufnahme gegangen ist. Carlos spricht aber auch recht gut Englisch. Von daher, nun ja. Like da mal die Facebook-Seite, facebook.com, Venturous Comic. Das musste man nämlich versprechen und dann bekam man eine gratis Postkarte. Verlinke ich auch in die Shownotes. Genau. Dann habe ich hier noch eine Sache, die ich ganz kurz erwähnen möchte, wo ich überrascht war, dass der tatsächlich auf der Comic Invasion war, nämlich der Texorcist. Das ist ein Webcomic. Da hatte ich mich schon mal angemeldet auf den Tumblr und dann kam da nichts, geschrieben und gezeichnet von Mark Robert und ich bin an dem Ding vorbeigegangen und dachte, das kennst du doch und dann kam da aber immer nur so ein Kapitel und ich habe ihn dann darauf angesprochen, ich sage, warum kommt denn da nichts mehr und er sagte, ja, das hätte sich alles irgendwie im Konzept geändert und er hätte alles nochmal neu zeichnen müssen und er hätte aber abgedatet und jetzt sollte man nochmal reingucken. Ich habe mich dann ich war immer per RSS-Feed angemeldet und ich habe mich dann an den Newsletter angemeldet. Den kriegt man auf otherearthpress.tumblr.com, gebe ich aber auch nochmal raus in den Shownotes. Ist halt ein Webcomic der etwas anderen Art. Ich kannte den witzigerweise vorher und war dann ganz überrascht, habe mir dann diese Preview mitgenommen. Das sind, glaube ich, irgendwie so die ersten 1, 2, 3, 4 Seiten. Und gibt noch einen Twitter-Account at otherearthpress. Es ist anders. Es ist ein bisschen simpler, es ist ein bisschen schattierter als andere Webcomics. Es ist auch nicht nur positiv, also es wirkt ein bisschen deprimiert, aber auch einen anderen Ansatz, also einen wichtigen Ansatz. Und ich denke, so Sachen wie One Punch Man haben auch bewiesen, dass das simpel gezeichnete Dinge. Ich habe One Punch Man noch nicht gelesen und nicht gesehen als Anime-Serie. Aber da ist einfach der Beweis erbracht worden, dass auch simpel gezeichnete Dinge mit der entsprechenden Handlung und Erzählung eben auch sehr viel Tiefe haben können. So, und weil ich gerade merke, dass mir die Zeit wieder mal davon rennt und ich für mein letztes Thema ein paar Minuten mehr brauche, Liz Lunny. Mein absolutes Highlight auf der Comic Invasion. Ich kannte sie vorher, ich hatte von Lara im Vorfeld so ganz viele kleine Mini-Comics mitgegeben bekommen von Liz Lunny und habe mich so extrem in diesen seltsamen, kaputten Humor verliebt, der auch ähnlich wie Dirk's Big Bunnies von Dirk Verschure sehr aus dem Leben gegriffen ist. Und ich hatte mir aus Jux und Dollerei im letzten Jahr dann über den Diamond Previews Katalog den neuen Comic bestellt, Street Dogs. Hatte den auch, ich war ja über den Jahreswechsel auch nochmal in Berlin gewesen, hat den da auch im groben Unfug rumliegen sehen. Da war mir noch gar nicht so bewusst, dass das Lunny eben auch auf der Comic Invasion sein würde und hab den dann einfach über den Previews-Katalog bestellt. Der ist da irgendwie bei Lame Duck Press erschienen und ist wie gesagt ganz normal über den normalen Previews-Katalog bestellbar gewesen. Und wollte den eigentlich auch mit nach Berlin genommen haben und hab das dann natürlich vergessen und hat Lara mir eben angeboten, ja, dann hol dir doch nochmal einen signierten und schick mir dann einfach den nicht signierten. Sie würde Liz Lunny vermutlich früher nochmal sehen und könnte sich das einfach dann nochmal signieren lassen. Street Dogs ist ein Minicomic, wo es um ein paar Hunde geht, die so ein bisschen, ja, so einen Bandenkrieg, hätte ich fast gesagt, führen. Und ich habe es inzwischen zweimal gelesen und ich habe es in beiden Fällen nicht wirklich verstanden, weil es auch sehr existenziell ist, sehr meta teilweise ist. Und vielleicht liegt es auch daran, weil ich halt die Info, die Erfahrungen, die diese Charaktere halt machen, selbst noch nicht gemacht habe, weil ich in so einem Umfeld nicht aufgewachsen bin. Liz Lunny ist Britin, die inzwischen eben in Berlin wohnt und arbeitet und veröffentlicht. Und vielleicht sind das Dinge, die man in Großbritannien oder in einer Großstadt wie Berlin öfter mal erlebt, weil das ist ja genau das, was ich in Berlin noch nicht erlebt habe, nämlich Alltag, weil ich immer nur so, ja, verlängerte Wochenenden da bin. Vielleicht liegt es daran, ich weiß es nicht. Ich finde es aber nicht schlecht. Es ist, also wenn man irgendwelche objektiven Maßstäbe daran setzen möchte, ist es einfach wahnsinnig schlecht gezeichnet. Und es ist auch schlechter gezeichnet als das, was ich sonst von Liz Lunny gewohnt war. Ich kannte ja schon so ein paar Sachen. Wobei schlecht gezeichnet einfach das falsche Wort ist. Es ist simpler gezeichnet, es ist mit einem sehr schnellen Strich gezeichnet. Es ist aber nicht hässlich und es ist vor allem nicht stümperhaft, sondern die Aussage ist da. Und es ist abgedreht, es ist surreal, es ist skurril, grotesk, aber fucking unterhaltsam und auf irgendeine seltsame Art nachvollziehbar. Man kann das nicht verstehen, wenn man es nicht selber gelesen hat. Und ich glaube, das kommt bei dem anderen Band, den ich wirklich als mein Highlight, ich habe Jazem noch nicht gelesen, es ist auch großartig und toll, aber so ein bisschen als mein Highlight ist das hier eben, Takeaway von Liz Lunny, ist ein etwas dickerer Softcover-Band mit sehr, sehr vielen Geschichten. Lange Geschichten, kurze Geschichten, die einen ähnlichen Ansatz haben wie Street Dogs, aber wesentlich breiter gefächert sind. Ja, dass man den Figuren hier beim Scheitern zuguckt. Den Figuren passieren keine tollen, netten, super erfolgreichen Dinge, sondern es sind teilweise alltägliche Dinge. Es ist ein alltägliches Scheitern. Es ist ein nicht an seine eigenen Maßstäbe heranreichen. Es ist ein anderen vielleicht sogar absichtlich was Schlechtes tun. Und ich glaube, das sind Dinge, die hat jeder schon mal erlebt. Das sind Dinge, die sind aus dem Leben gegriffen. Es macht keinen Unterschied, dass die Charaktere hier Enten oder Katzen oder Hasen oder Dinosaurier sind, sondern es ist ein Stück weit, wird Geltungssucht besprochen, enttäuschte Erwartungen in andere Personen, Lebensschicksale auf 2-3 Bilder heruntergebrochen, manchmal auch länger, manchmal sind da auch wirklich sehr, sehr lange Geschichten drin. Also eine Geschichte ganz zu Anfang hat mich, also ich muss ganz ehrlich sagen, auch ein bisschen überfordert, weil es war so ein bisschen TLDR, Too Long, I Didn't Read, ich habe es dann doch gelesen. Es war die Geschichte um dieses Romantic Bison, das romantische Bison, was eine Katze, glaube ich, kennenlernt. Warte doch, die sind ja hier vorne. Ha, ganz vorne im Buch sind ja die Ingredients. Das Buch heißt übrigens Takeaway, also mitnehmen aus dem China-Restaurant und die Figuren sind die Ingredients, was ich ganz witzig finde. Genau, hier haben wir Sylvia Rabbit, das ist die Figur in Romantic Bison und ihr BFF Swery Cat. Und Swery Cat ist echt eifersüchtig und steckt der sich anbahnenden Beziehung von Romantic Bison und Sylvia Rabbit, also wirklich Stöcker in den Weg. Ist eine Situation, die schon irgendwie aus dem Leben gegriffen ist, aber dann auch so surreal und krass aufgelöst, wie man es nicht machen würde, sonst vielleicht nicht machen würde. Das Problem an der Geschichte ist, es sind irgendwie viele, viele Seiten und irgendwie 1, 2, 3, 4, 5, was sind das, 6, 4 mal 6 sind 24 Panels, sehr kleine Panels, können auch mal mehr sein, wie es aussieht, über viele, viele Seiten mit sehr kleinen Bildern, teilweise sehr viel Text. Es ist schon anstrengend zu lesen, aber es ist auch insgesamt es sind auch eher unbequeme Geschichten hier drin. Oder zumindest ist es nicht nur so viel Gut-Dinger. Viele Gedankenspiele, sehr simpel gehalten, also tatsächlich simpler als Street Talks gehalten. Oft erinnert es an Keith Haring, das hat mich so sehr krass daran erinnert. Also sehr losgelöste Figuren, mit langen Extremitäten, die also um die Körper herum wandern. Figuren eigentlich nur so als Outlines und ohne große Details. Trotzdem untereinander unterscheidbar. Ich finde es vom Humor her super. Wie gesagt, anderen Figuren beim Scheitern zu gucken, macht einen unter Umständen, dass man sich besser fühlt, vielleicht sogar, oder weil man mitfühlen kann. Oder vielleicht einfach so dieses Nicken auch zu sagen, ja, okay, habe ich auch schon mal erlebt. Dann auch so diese Verzweiflung in den Figuren oder dieses sich einfach ergeben in Situationen, die man nicht mehr ändern kann. Es ist schon, dann auch manchmal die blanke Panik in den Figuren zu haben, oh mein Gott, was mache ich jetzt und ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll und so weiter und so fort. Es ist super anders, es ist super, super unangepasst, aber es ist dadurch super interessant und hebt sich wirklich von dem ab, was man ansonsten allgemein vor allem im Superhelden-Comic, das ist ja das Problem, der Superhelden-Comic ist ja in den letzten Jahren so komplett glatt gebügelt und langweilig geworden und ich kann es echt langsam auch nicht mehr sehen. Und das ist so mein Fazit von der Comic Invasion ist tatsächlich, es gibt so viel geilen Scheiß außerhalb von Superhelden-Comics. Und ich glaube, manchmal muss man solche Veranstaltungen besuchen, um das auch zu erkennen, dass es eben Comics gibt, die mit Superhelden aber auch mal eben so gar nichts zu tun haben und trotzdem total unterhaltsam sind, Geschichten erzählen, die aus dem Leben gegriffen sind, den man nachfühlen kann, weil ich kann halt nicht nachfühlen, wie sich jemand fühlt, der mit einem roten Cape und der Unterhose über der langen Hose durch die Gegend fliegt und weiß ich nicht, irgendwelche Roboter boxt. Das kann ich niemals nachvollziehen und die Geschichten, ganz besonders in Takeaway, sind Geschichten, die ich teilweise selber erlebt habe oder anders, aber in irgendeiner Art und Weise nachvollziehen kann. Ich hoffe, ich habe alles abgedeckt. Das sind auf jeden Fall alle Comics, die ich mitgenommen habe. Es gibt noch so viel mehr. Lara hat auch Dinge mitgenommen. Das waren also wirklich komplett entgegengesetzt Dinge, die ich mitgenommen habe. Da kann man also auch sehen, dass da wirklich jeder Mensch auf dieser Veranstaltung einfach auch so seine Comic Invasion mit nach Hause nimmt. Das Wetter war halt ein bisschen kacke. Ich war selber noch ein bisschen kränklich. Bin ja immer noch nicht ganz gesund, wie ihr das hört. Hoffe aber, dass man sich das trotzdem anhören konnte. Ich möchte im nächsten Jahr auf jeden Fall nochmal hin und hoffe, dass dann das Wetter besser ist. das Wetter besser ist. Warum war die Caps Lock Taste aktiviert? Ich weiß es nicht. Vielleicht habe ich wieder mit meinen dicken Wurstfingern alles gleichzeitig gedrückt. Keine Ahnung. Jetzt kommt die Werbung. Bleiben Sie dran. Herr Wolf, in Ihrem neuesten Science-Fiction-Roman geht es um eine geheimnisvolle Verschwörung in einer Mondkolonie. Glauben Sie wirklich, dass wir eines Tages bewohnbare Siedlungen auf dem Mond errichten werden? Mal wieder schlaflos? Unterhaltsame Hörgeschichten und Gedichte gibt's in der Geschichtenkapsel. Kostenlos unter geschichtenkapsel.de. Werbung Ende. Das soll es für heute gewesen sein. Ich habe noch mal eben hier meinen schlauen Zettel. Habe ich noch irgendwas vergessen? Nö, das habe ich abgedeckt. Mache ich noch eine Nerd-Nerd-Nerd-Programm-Vorschau! Ja, jetzt ist der Jingle gerade gespielt. Jetzt muss ich ihn machen. Muss ich sie machen. Nächste Woche geht's weiter mit der Pokémon-Sendung, die ich schon für Mitte April versprochen hatte. Danach die Woche geht's weiter mit Herz der Würfel. Das müsste ungefähr dann der Rhythmus sein. Und danach die Woche mit dem König der Podcasts. Und danach sind wir dann, glaube ich, good to go und starten dann hoffentlich wieder in einen halbwegs regelmäßigen Rhythmus. Ich glaube, am 1. Mai, da könnt ihr mal die Augen aufrecht, haltet mal die Augen aufrecht, offen. Am 1. Mai soll eine Geschichtenkapsel erscheinen. Vielleicht habt ihr in dieser Sendung schon den einen oder anderen Trailer gehört zur Geschichtenkapsel, die ich geschrieben habe. Ein kleines Hörspiel von ein paar Minuten mit ganz, ganz vielen tollen Leuten, die mit mir zusammen an diesem Projekt gearbeitet haben. Das soll angeblich am 1. Mai erscheinen. Da wird es auch um Superhelden gehen. Also ich werde das dann aber auch entsprechend bei Twitter nochmal verlinken oder haltet einfach nochmal die Augen offen. Die Geschichtenkapsel ist auch ein ganz, ganz tolles Podcast-Projekt. Darf man sich gerne mal reinhören. Wir gehen irgendwann nächste Woche in Civil War. Ob es da eine Review geben wird, ist momentan nicht klar, weil Max im Moment auch nicht wirklich sicher ist, ob er mit uns ins Kino geht. Und warum soll ich ohne Max eine Comic-Film-Review machen? Das ergibt in meinem Kopf irgendwie keinen Sinn. Vielleicht verliere ich mal ein paar Worte in der nächsten Sendung mit dem Nerd über Civil War. Kann ich aber nicht sagen, wie gesagt. Mache ich noch Previews? Ja, los, mach Previews. Los, los, los. Ja, irgendwann dieses Jahr ist Wonder Woman Geburtstag, 75 Jahre. Es gibt eine Graphic Novel von Jill Thompson, die garantiert besser wird als Grant Morrisons Werk. Da freue ich mich drauf. Ansonsten habe ich, glaube ich, heute meine Rebirth-Bestellung gemacht. Es ist sehr wenig geworden. Also ich habe tatsächlich nur Rebirth, also DC Universe Rebirth, mir bestellt, weil das dieses 80-Seiten-Ding ist für 3 Dollar, 3 Euro. Dann Wonder Woman Rebirth und die normale Wonder Woman-Serie ins Abo gelegt. Geschrieben von Greg Rucka, der die Figur in den 2000er Jahren schon mal maßgeblich gesteuert hat. Und eine der beiden Heftserien, die in dieser Reihe läuft, ist gezeichnet von Nicolas Scott. Und den anderen Zeichner habe ich jetzt vergessen tatsächlich. Hätte ich mich auch darauf vorbereiten können. Aber wer macht das schon? Aber halt, ich habe doch den Rebirth-Katalog hier. Moment. So, das kann ich doch mal eben schnell nachgucken. Es wird 2 Geschichten geben in den Wonder Woman Comics, nämlich einmal die reguläre Wonder Woman Geschichte, die normale Wonder Woman Ongoing, also dieses normale Kontinuitätsheft. Und genau, Zeichner ist in dem Fall Liam Sharp und ich habe große Hoffnung davon oder darauf, dass das Ganze eine bessere Richtung einschlägt als Helene Fischer von David Finch. Es erscheinen 2 Hefte von Wonder Woman im Monat. Das eine eben die normale Wonder Woman Storyline und das andere ist Wonder Woman Year One, gezeichnet von Nicolas Scott. Das ist halt, also Nicolas Scott war halt lange Zeit der einzige Grund, warum ich Earth 2 gelesen habe. Darf man sich auch mal Gedanken drüber machen. Das war's für meine Rebirth-Bestellung. Ich habe auch kein Marvel bestellt. Jetzt gucke ich gerade mal auf die Uhr und ich habe mich ganz schön verquatscht. Dennoch dürfte das als Update für euch nach 2 Wochen Nerd-Nerd-Abstinenz in jedem Fall genug sein. Auf wieder Nerd. Die Sendungen im Nerd-Nerd-Nerd-Podcast-Network sollen auch zukünftig für euch kostenfrei bleiben. Die Produktionen sind für uns aber nicht kostenlos. Ihr könnt uns direkt unterstützen. Einerseits habt ihr die Möglichkeit, uns auf Unicredits zu spenden oder zu übertragen. Die Links dazu findet ihr am Rand des Blogs. Am direktesten aber unterstützt ihr die Sendung über unsere Wunschzettel, wo viel Review-Material für kommende Sendungen auf euch wartet. Jedes Geschenk wird garantiert in der Sendung besprochen. Daneben könnt ihr über Feedback, Fragen oder Themenvorschläge direkt Einfluss auf die Sendung nehmen. Die verschiedenen Möglichkeiten, uns zu erreichen, findet ihr auf nerd.blogsport.de. Erzählt auch euren Freunden und Familien von uns. Vielen Dank. Niemand hat die Absicht, sich auf eine Sendung vorzubereiten.